Ausführlich setzt sich Darwin mit dem Einfluss der Zivilisation auf die natürliche Zuchtwahl auseinander und stellt fest, Zitat, wir müssen uns daher mit den ohne Zweifel nachteiligen Folgen der Erhaltung und Vermehrung der Schwachen abfinden. Zitat Ende. Er erwähnt die Besorgnis eines Greg und Francis Galtons, Zitat, nämlich die Tatsache, dass die Besitzlosen und Leichtsinnigen, die häufig genug noch durch Laster aller Art hinabgezogen werden, fast ausnahmslos früh heiraten, während die Sorgsamen und Mäßigen, welche meist auch in anderen Beziehungen gewissenhaft leben, in vorgeschrittenerem Alter heiraten, um mit ihren Kindern ohne Sorgen leben zu können. Die frühzeitig Verheirateten rufen innerhalb einer gewissen Periode nicht nur eine größere Zahl von Generationen hervor, sie zeugen auch, wie Duncan gezeigt hat, viel mehr Kinder. So neigen also die leichtsinnigen, heruntergekommenen und lasterhaften Glieder der Menschheit dazu, sich schneller zu vermehren als die gewissenhaften, pflichtbewussten Menschen. Zitat Ende. Wenn sich solche Gruppen, Zitat, schneller als die besseren Klassen vermehren, so wird das Volk zurückgehen, wie die Weltgeschichte oft genug gezeigt hat. Wir müssen bedenken, dass der Fortschritt kein unabänderliches Gesetz ist. Zitat Ende. Der Fortschritt einer Nation hängt für Darwin zusammen, Zitat, mit der Vermehrung intellektuell und moralisch hochbegabter Menschen und mit der Erhöhung des allgemeinen Niveaus. Zitat Ende. Darwin zeigt die Gefahren der Zivilisation auf, bemerkt aber hoffnungsvoll, nichtsdestoweniger werden im Laufe der Zeit innerhalb derselben Gemeinschaft die intelligenteren Glieder erfolgreicher sein als die Minderbegabten und eine höhere Nachkommenschaft hinterlassen. Und dies ist eine Form der natürlichen Zuchtwahl. In seinem späteren Leben äußert er sich allerdings pessimistischer. Alfred Russel Wallace, der die Theorie der Evolution unabhängig von Darwin parallel entwickelt hatte, berichtete über eines seiner letzten Gespräche mit diesem. Darwin expressed himself very gloomily on the future of humanity on the ground that in our modern civilization natural selection had no play. It is notorious that our population is more largely renewed in each generation from the lower than from the middle and upper classes. Die Frage, ob demografische Effekte zu dysgenischen Wirkungen führen können, wurde im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts intensiv erforscht und diskutiert. Der britische Biologe Julian Huxley integrierte Darwins Theorie in die Mendelsche Genetik und analysierte die dysgenischen Folgen einer unterdurchschnittlichen Fruchtbarkeit der gebildeten Schichten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es immer mehr Angriffe auf die Fragestellung. Diese Attacken waren letztlich Ausdruck von Wertungen, die gewisse Fragen als unzulässig verwarfen. Aber sie waren nicht empirisch begründet. Die empirische Evidenz, dass Intelligenz, ebenso wie viele andere menschliche Eigenschaften, eine starke Erbkomponente hat, ist heute in der Sache unstreitig. Damit kann auch die Möglichkeit, dass Verschiebungen in der Bevölkerungsstruktur dysgenische Wirkungen haben, nicht grundsätzlich geleugnet werden. In Gesellschaften mit besonders hoher Geburtenarmut der gebildeten Schichten, wie in Deutschland, hat der dysgenische Wirkungszusammenhang eine besonders hohe praktische Relevanz. Hier ist Darwins Mahnung zu beherzigen: Wir müssen bedenken, dass der Fortschritt kein unabänderliches Gesetz ist. Die qualitativen Verschiebungen in der Geburtenentwicklung Deutschlands und deren langfristige Folgen, nämlich relative Zunahme bildungsferner autochthoner Schichten, Zunahme des Anteils bildungsferner Migranten, starke Abnahme der Nachfahren bildungsnaher Schichten, homogame Partnerwahl der bildungsnahen Schichten bewirken, dass der Anteil wie auch die Anzahl der intelligenteren Glieder in der deutschen Gesellschaft abnehmen wird, während der Anteil der nach heutigen Maßstäben unterdurchschnittlich Intelligenten wächst. Das Muster des generativen Verhaltens in Deutschland seit Mitte der 60er Jahre ist keine darwinsche natürliche Zuchtwahl im Sinne von Survival of the Fittest, sondern eine kulturell bedingte, vom Menschen selbst gesteuerte Auswahl, die den einzigen nachwachsenden Rohstoff, den Deutschland hat, nämlich Intelligenz, relativ und absolut in hohem Tempo vermindert. Seltene Erden und Metalle, wie man sie beispielsweise für die moderne Batterietechnik braucht, gibt es ja nicht mehr in Deutschland und Europa. Die einzige Währung, mit der wir dafür an den Weltmärkten zahlen könnten, sind die Produkte unserer Intelligenz. Leo Apotheker, der ehemalige Vorstandssprecher des Softwarekonzerns SAP, bemerkte 2009 zu den Aussichten Deutschlands, Zitat, »Es fehlen Ingenieure. Alle jagen den paar deutschen Ingenieuren nach. Wenn das so bleibt, bekommen wir hier ein Problem. In Indien und China dagegen verlassen jedes Jahr ca. 700.000 Ingenieure die Universitäten. Talente zu finden, wird nach der Wirtschaftskrise die größte Herausforderung. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Ingenieure die am besten Ausgebildeten der Welt sind und unsere Infrastruktur exzellent ist. Die anderen holen auf. Wir müssen also immer besser werden. Eine Alternative dazu gibt es nicht. Zitat Ende. Das wird nicht möglich sein, ohne eine Umkehr in der demografischen Entwicklung.